Ach, Tom. Ach, Betty. Und wir lieben uns so. Ja, es ist zum Kotzen. Da siehst du noch gar keine Möglichkeit. Vorläufig nicht. Wenn mich Vater nur nicht so drängen würde. Aber er drängt mich jeden Tag, dass ich endlich Richard mein Ja-Wort gebe. Ja, es ist wie gesagt zum... Betty Lern, sag mal ganz offen, ich meine, ich will ja doch auch deinem Glück nicht im Wege stehen. Magst du diesen Richard vielleicht, womöglich, eventuell, ein ganz klein bisschen... Du bist ein Scheusal! Du, ich dreh's dir so lange rum, bis sie ab sind, wenn du noch einmal so was Scheußliches sagst. Ja, du beweist, dass du mich wirklich liebst. Aber wenn ich dann keine Ohren mehr habe, jedenfalls keine mehr, die dran sind, und dieser komische Richard, der hat noch welche, wer weiß, ob du dann nicht doch... Nein, ich nehme alles zurück. Ach, es ist alles so furchtbar, Tom, dass an $500 unser Glück scheitern soll. Ja, wenn dein Vater nur ein bisschen Geduld hätte. Ich krieg die $500 schon irgendwie zusammen. Nur nicht von heute auf morgen. Und mit den 300, die ich habe, macht das 800 und dafür kann ich dem ollen Bill seinen Laden abkaufen. Und wir haben eine Existenz. Was hat dein Vater denn bloß an diesem Richard gefressen? Wird doch Zeit, dass ich mir den Kerl mal ansehe. Ja, Richard ist eben Beamter im Ministerium. Er verdient zwar auch nicht viel, aber Vater meint, das wäre eine ganz andere Sicherheit. Und weil Richard so drängt, dann drängt Vater auch. Ach, Tommylein, wenn wir bloß die $500 hätten. Meinst du nicht doch, dass dein Onkel... Onkel Samuel? Hm? Och, du lieber Gott, ausgeschlossen. Hat mich doch rausgeschmissen. Der hasst mich bis aufs Blut, weil ich ihm mal die Wahrheit gesagt habe, dem alten Trottel. Versuch du doch deinem Vater klarzumachen, dass du dich nicht so schnell entscheiden kannst, Bettylein. Versuche ich doch seit einem halben Jahr, aber er lässt sich nicht mehr hinhalten. Er fürchtet immer, dass Richard sich zurückzieht und dass ich ihm dann zu sehr auf der Tasche liege. Bettylein, als Ehrenmann kann ich doch gar nichts anderes als sagen, da ich nun mal keine Existenz habe und infolgedessen anständigerweise nicht heiraten kann, nimm auf mich keine Rücksicht. Tommylein! Oh, meine Ohren bleiben aber jedenfalls auch mein Privateigentum. Hallo, Herr Baker. Was will denn der von mir? Gut, dass ich Sie unterwegs treffe, Herr Baker. Hier, ich habe ein Telegramm für Sie. Oh, danke. Wiedersehen. Was kann das? An Tom Baker, Washington. Telegramm aus Annapolis im Staat Maryland, USA. Aufgenommen am 10. Juli 1901, nachmittags 5 Uhr. Samuel Baker verstorben? Das ist mein Onkel. Hat sie testamentarisch zum Universalerben bestimmt? Kommen Sie bald, ist Jackson Notar. Betty, Leute. Oh, Tom, wie wundervoll. Ich kann es mir zwar nicht erklären, wieso der Alte mich zeitlebens gehasst hat und mich trotzdem, aber $500 springen bestimmt dabei raus. Ach, Betty, so ein Todesfall im richtigen Moment ist großartig. Ich meine nur im Hinblick darauf, dass oft erst ein Onkel sterben muss, weil erst dadurch ein ganzer Stall voll Großneffen sozusagen ins Leben gerufen werden kann, um mich mal so auszudrücken. Hm? Willst du still sein, du Frechdachs? Herr Baker, die Sache ist doch sonnenklar. Wenn Sie eine Erbschaft annehmen, dann müssen Sie auch sie ganz annehmen. Wenn Sie das Vermögen haben wollen, dann müssen Sie auch die Schulden bezahlen. Vermögen ist gut. Ich sehe hier kein Vermögen. Ich sehe hier nur $250 Schulden. Haben Sie denn $250? Natürlich habe ich sie. Das heißt, natürlich ist es auch wieder nicht. Ich habe $300 und damit will ich mir eine Existenz gründen und ein Mädchen heiraten. Aber nicht die Schulden von meinem Onkel bezahlen. Mit $300 können Sie sich doch keine Existenz gründen und heiraten. Ach, wem sagen Sie das? Wohl aber mit $50,000, die Ihnen Ihr Onkel, wenn auch nicht in bar, so doch immerhin... So den 50.000? Ich denke 17.000. Ah, Sie vergessen die Zinsen. Der einzige Besitz Ihres Onkels ist diese Forderung an die amerikanische Regierung in Höhe von $17.000 aus dem Jahre 1861. Da 40 Jahre vergangen sind, hat sich der Schuldbetrag mit Zins und Zinseszins inzwischen auf 50.000 erhöht. Und die wollen Sie wegen lumpigen $250 schießen lassen? Ja, glauben Sie denn wirklich, dass man auf diese Papiere hin tatsächlich auch das Geld von der amerikanischen Regierung kriegt? Oh, das glaube ich schon. Es fragt sich nur, wann. Aber die Papiere sind in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Aus diesen Aufzeichnungen geht auch die Entwicklung der ganzen Angelegenheit in den letzten 40 Jahren genau hervor. Also, nehmen Sie an? Nehmen Sie an, junger Freund, das wird für Sie gut sein und für die Gläubiger Ihres Onkels. Folgen Sie meinem erfahrenen Rat. Meine schönen $250. Na schön, gehen Sie her, dann wisch ich unterschreibe. Wer sind denn überhaupt die Gläubiger? In erster Linie ich selber. Ihr Onkel schuldet mir noch $230. So. Betty! Bettylein! Ja! Betty! Ach, Tom, gut, dass du wieder da bist. Du, heute hat's wieder Krach gegeben wegen Richard. Aber ich habe Vater rundheraus gesagt, dass ich darauf pfeife, ob Richard Beamter im Schatzamt ist. Ich liebe dich und heirate nur dich. Und außerdem hast du ja geerbt. Wie viel ist das eigentlich, Tommylein? Ja, also zunächst mal 250 Dollar musste Was? Ich... Was? Bloß? Na, ich danke, meine letzten 250 Dollar musste ich berappen. Du? Bist du verrückt? Wer hat denn eigentlich geerbt, du oder dein Onkel? Der. Jetzt ist mir alles klar, warum er mir alles vermacht hat. Nicht, obwohl er mich gehasst hat, sondern weil er mich gehasst hat, der Halunke. Ich habe in der Bahn den ganzen Aktenstoß durchgelesen. Er wusste genau, was er mir da für eine Sache anhängt. Aber da ich nun schon mal meine 250 Dollar los bin, muss ich die Sache auch in die Hand nehmen. Welche Sache? Also ich verstehe überhaupt nicht, was du meinst. Jetzt pass mal auf, Liebling. Ruhig, ganz ruhig. Ja, aber sag doch zuerst mal, wie viel es ist. Will ich dir ja gerade erzählen, nur nicht nervös werden. Also, am 10. Oktober 1861, zu einer Zeit, als der in der amerikanischen Geschichte ruhmreich bekannte General Sherman... Also lass mich doch bitte mit der amerikanischen Geschichte zufrieden. Ich will wissen, was du geerbt hast. Das will ich dir doch gerade erzählen. Nochmal. Am 10. Oktober 1861, zu einer Zeit, als General Sherman... Willst du gleich sagen? Ich lass mich doch nicht von dir ärgern, du Biest! Oh, meine Ohren! Sag sofort, was du geerbt hast. Wie viel Bargeld? Ich habe geerbt, Doppelpunkt. Kein Bargeld, sondern eine gültige Forderung an die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika in Höhe von 50.000 Dollar. Eine Forderung? Wieso denn eine Forderung? Am 10. Oktober 1861... Quäl mich doch nicht mit dem verflixten 10. Oktober 1861. Wieso eine Forderung? Seit wann schuldet die Regierung der Vereinigten Staaten deinem Onkel 50.000 Dollar? Seit dem 10. Oktober... Au, au, aua! Aber mit dir kann man ja gar nicht reden. Bitte, ich sage gar nichts mehr. Komm, Tomelan, ich bin ja auch ganz brav. Lass deine Ohren zufrieden. Komm, erzähl. Nö, nö. Na komm, sei lieb. Oh, oh. Tomelan. Na komm, also am 10. Oktober 1861? Mm-mm. Was war am 10. Oktober 1861? Na? Am 10. Oktober 1861 schloss der inzwischen verstorbene John Wilson Mackenzie aus Rotterdam im Staate New Jersey einen Vertrag mit der amerikanischen Regierung über die Lieferung von 30 Tonnen Rindfleisch an die Truppen des Generals Sherman. Rindfleisch? War dieser Mackenzie mit deinem Onkel verwandt? Absolut nicht. Weiter. Herr Mackenzie begab sich mit seinem Rindfleisch zu General Sherman. Nach einer Reise von 8 Tagen... War das Rindfleisch verdorben? Absolut nicht. Es lebte ja noch. Allerdings fraß es erhebliche Spesen. Mackenzie kam also mit seinem Rindfleisch in Washington an. Dort erfuhr er, dass General Sherman inzwischen mit seinen Truppen in den Staat Kentucky verlegt worden war. Mackenzie nahm sein Rindfleisch und zog hinterher. Aber er kam zu spät. Er folgte ihm nach Nashville in Tennessee, dann nach Chattanooga und von dort nach Atlanta, konnte ihn aber nirgends mehr erwischen. Wie albern. Ich nehme an, dass sich Mackenzie noch wesentlich kräftigere Ausdrücke bedient hat. In Atlanta schiffte er sich mit den anderen Rindviechern ein, verfolgte den General quer über den großen Teich, um in Frankreich zu erfahren, dass sich General Sherman an der Expedition der Quaker City nach dem Heiligen Land beteiligt habe. Als er samt Rindfleisch in Jerusalem eintraf, teilte man ihm mit, dass General Sherman von der amerikanischen Regierung zurückbeordert worden sei und zurzeit in der Nähe der Rocky Mountains einen Indianeraufstand niederzuschlagen suche. Das ist doch nicht möglich. Möglich war es vielleicht nicht, aber General Sherman versuchte es jedenfalls. Also fuhr Mackenzie getreu seinem Vertrag samt Fleisch über den Ozean zurück, durchquerte in 68 Tagen die Savanne Nordamerikas und kam bis auf eine Entfernung von 4 Meilen an Shermans Hauptquartier heran. Na Gott sei Dank. Von Gott sei Dank kann überhaupt keine Rede sein. Denn dort wurde er nämlich von den aufständischen Indianern überfallen. Sie banden ihn an den Marterpfahl, skalpierten ihn und brieten ihn anschließend am Grill. Wie entsetzlich. Die Indianer fraßen ja nicht ihn, aber das Rindfleisch Tonne für Tonne auf. Als sie bei der 29. Tonne angelangt waren, kamen die Soldaten General Shermans, vernichteten die Indianer bis zum letzten Mann und erbeuteten die 30. und letzte Tonne Rindfleisch. Damit war das Rindfleisch, wenn auch verspätet, an seinen Empfänger gelangt und der brave Mackenzie hatte somit noch im Tod seinen Vertrag erfüllt. Sein letzter Wille, niedergelegt in seinem Reisetagebuch, vermachte den Rindfleischvertrag seinem Sohn Jack. Ja, aber ich verstehe immer noch nicht, was das mit dir zu tun haben Nur soll. Nur Ruhe. Jack Mackenzie stellte folgende Rechnung auf. An die Regierung der Vereinigten Staaten. Aufgrund des Vertrages vom 10. Oktober 1861 sind zu zahlen für 30 Tonnen Rindfleisch an General Sherman zu je 100 Dollar pro Tonne zusammen 3.000 Dollar. Für Reisespesen und Transport 14.000 Dollar zusammen 17.000 Dollar. Zahlbar sofort. Daraufhin... Bezahlte die Regierung die Rechnung. Denkste. Daraufhin starb er. Er vermachte den Vertrag an John W. Martin, der sich um die Auszahlung bemühte, jedoch gleichfalls starb, bevor er irgendetwas erreicht hatte. Von Martin ging der Vertrag an Barker O. Allen über, der bereits bis zur 9. öffentlichen Kammer vorgedrungen war, als er infolge der damit verbundenen Strapazen ebenfalls starb. Er vermachte die Ansprüche aus dem Vertrag einem Verwandten namens Hopkins, der noch 4 Wochen und 2 Tage lebte und bisher den Rekord aufstellte, indem er bis zur 12. öffentlichen Kammer vordrang. Gemäß seinem letzten Willen kam der Vertrag an seinen Onkel, Oscar Obadiah Johnson. Er rieb sich schnell daran auf. Seine letzten Worte waren, weint nicht um mich, ich scheide gern. Der Vertrag wechselte noch 7-mal den Besitzer. Sie starben sämtlich. Der letzte, oder genauer gesagt, der vorletzte Besitzer war mein Onkel Samuel, der mich immer bis auf den Tod gehasst hat. Und diesen Vertrag? Ja. Oh, Tom, was hast du? habe sogar noch 250 Dollar draufgezahlt. Der Rindviehvertrag trägt seinen Namen zurecht. Ja, und was willst du vor deinem Tod noch in der Sache tun? Ich werde aus diesem Vertrag so viel Geld herausholen, wie wir brauchen, um uns eine Existenz zu gründen. Ach, das glaubst du doch selbst nicht. Ich gehe zum Präsidenten persönlich. Morgen ist allgemeiner Sprechtag. Herr Tom Baker, Herr Präsident. Nun, mein Herr, was kann ich für Sie tun? Herr Präsident, am 10. Oktober 1861 hat John Wilson Mackenzie aus Rotterdam im Staate New Jersey mit der Regierung der Vereinigten Staaten schriftlich vereinbart, insgesamt 30 Tonnen Rindfleisch an General Sherman zu liefern. Und nun hat... Mein lieber Herr, alles was wahr ist, aber mit derartigen Dingen kann ich mich nun wirklich nicht beschäftigen. Es war mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen, Herr Baker. So, der nächste Herr, bitte. Herr William Fleisch. An Herrn Tom Baker möchte Sie sprechen, Herr Staatssekretär. Was will er denn? Er sagt, er kommt vom Herrn Präsidenten. Na schön, dann schnell. Der Herr Staatssekretär lässt bitten, aber fassen Sie sich bitte kurz. Ganz kurz, die Sache ist ja auch völlig unkompliziert. Guten Morgen, Herr Staatssekretär. Mein Name ist Baker. Guten Morgen, Herr Baker. Was kann ich für Sie tun? Viel, Euer Exzellenz. Am 10. Oktober 1861 hat Herr John Wilson Mackenzie aus Rotterdam im Staate New Jersey mit der Regierung der Vereinigten Staaten vertraglich vereinbart, insgesamt 30 Tonnen Rindfleisch an General Sherman zu liefern. Und dieses Rindfleisch, ich meine, dieses Rindfleisch... Damit ist die Sache schon völlig klar, mein lieber Herr Baker. Ja, den Eindruck habe ich auch. Das Staatssekretariat für Auswärtiges ist für Rindfleischverträge nicht zuständig. Ja, aber diese Rindviecher waren doch zum Teil auch im Ausland. Also, solange Sie es nicht auf Diplomatenpass waren, sind wir hier, wie gesagt, nicht zuständig. Versuchen Sie es doch einmal bei der Marine. Bei der Marine? Ja, ausgezeichnet. Vielen Dank. Verzeihen Sie die Störung. Bei der Marine. Die Marine wird den doch bestimmt nicht bearbeiten. Das soll sie auch nicht. Aber die Idioten schicken mir dauernd unmögliche Leute, die mir die Zeit stehlen. Na, und da schicke ich Ihnen den da. Herr Direktor, Herr Präsident, Euer Exzellenz. Am 10. Oktober 1861 hat Herr John Wilson Mackenzie... Was denn? Sie sind das? Sind Sie jetzt mit Ihrem mörderischen Rindfleischvertrag schon auf mich verfallen? Ganz Washington zittert vor Ihrem Auftauchen. Ich habe nichts, aber auch gar nichts mit Ihrem Rindfleisch zu tun, mein Herr. Sie befinden sich hier auf dem Patentamt. Das weiß ich ja, aber Sie müssen doch zuständig sein. Ich war bei dem Staatssekretär der Marine, ich war bei dem Staatssekretär des Innern, ich war beim Postminister, ich habe das Landwirtschaftsministerium belagert, mich dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses in den Weg geworfen. Keiner wollte zuständig sein. Ich habe das satt, verstehen Sie? 15 Leute haben vor mir diesen Vertrag besessen. Alle 15 sind dann gestorben. Dann kann ich Ihnen nur empfehlen, dem Beispiel Ihrer Vorgänger möglichst bald zu folgen. Na, danke sehr, das ist ja eine Patentlösung. Sie sind ja auch auf dem Patentamt, mein Herr. Wenn ich Ihnen die neuesten Erfindungen auf dem Gebiete des absolut schmerzlosen Selbstmordes zeigen darf, so stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Sie ersparen sich und den Behörden viel Mühe und Ärger, wenn Sie die offenbar unvermeidliche Konsequenz selber ziehen. Denn, dass Sie auch nur einen Penny kriegen, das scheint mir völlig ausgeschlossen. Ich bleibe hier und verlange mein Geld. Ich bin der Direktor des Patentamtes, werter Herr. Ich verbiete Alle mir haben Sie gesagt, dass Sie nicht zuständig seien. Sie sind der Einzige, der noch übrig ist. Also müssen Sie doch zuständig sein. Das bin ich nicht. Werter Herr, ich bitte Sie, verlassen Sie unser Büro. Wir sind absolut unzuständig. Erst mein Geld. Ich sage Ihnen Erst doch... Erst mein Geld. Sie kriegen nichts von uns. Los, raus. Ich will mein Geld. Geben Sie mir mein Geld, dann werden Sie nicht frech. Lassen Sie meine Krawatte los. Hallo, Jungs, helft mir doch mal. Ein Verrückter. Wer ist hier verrückt? Geben Sie mir mein Geld. Lass mich los. Was ist denn mit Ihnen los, mein Herr? Warum sitzen Sie denn mitten auf der Straße? Am 10. Oktober 1861. Ach, Sie sind der Mann mit dem Rindfleischvertrag? Ja, sagen Sie mal, warum haben Sie sich dann noch nicht an das Schatzamt gewendet? Das muss doch für Ihre Sache zuständig sein. Das Schatzamt? Hm? Das ist eine Idee, mein Herr. Darf ich fragen, mit wem ich das Vergnügen habe? Archibald Craig, mein Herr. Ich war Beamter. Sie sind der intelligenteste Beamte Washingtons. Wieso sagen Sie, Sie waren Beamter? Ich bin gerade eben wegen Dummheit entlassen worden. Hm? Mein Gott, wie dumm müssen da erst die anderen sein. Ja, das Fürchterliche an dem Beruf eines Staatsbeamten ist, dass er seine private Intelligenz nicht anwenden darf. Er muss sozusagen von Amts wegen dumm sein und seine amtliche Arbeit mit dieser penetranten Amtsdummheit erledigen, die ihm selbst in seinem Innersten zuwider ist. Für einen intelligenten Menschen ist es eben außerordentlich schwer, sich so dumm zu geben, wie man es von einem richtigen Beamten verlangt. Das Publikum jubelt natürlich, wenn es einen Beamten trifft, der eine Angelegenheit mit gesundem Menschenverstand erledigt. Aber für den Amtsapparat ist ein solcher Beamter eine tödliche Gefahr. Die Einführung des gesunden Menschenverstandes beispielsweise in die Arbeitsmethoden eines Ministeriums bedroht die Existenz von etwa 9/10 aller Ministerialbeamten. Ja, und das Ansehen des Ministers. Denn das Ansehen eines Ministers hängt von der Bedeutung seines Ministeriums ab. Die Bedeutung eines Ministeriums hängt davon ab, wie viele Leute es beschäftigt, also von seinem Umfang. Und der Umfang eines Ministeriums hängt davon ab, wie viel es zu tun hat. Und wie viel es zu tun hat, das wiederum hängt davon ab, wie viel es sich zu tun macht. Und das wiederum hängt davon ab, wie viel Komplikationen es zu schaffen versteht. Ja, also wenn ein Beamter eine Angelegenheit mit gesundem Menschenverstand bearbeitet, vermindert er die amtlichen Komplikationen und rüttelt an der Existenzgrundlage seines Ministeriums. Er ist also im amtlichen Sinn mit Recht als dumm zu bezeichnen. Demnach sind Sie also doch intelligenter als Ihre Kollegen. Eben nicht. Ich bin nicht wie die intelligent genug, um so dumm sein zu können, wie man es von einem Ministerialbeamten verlangen muss. Und deshalb bin ich ja mit Recht geflogen. Naja, wir schreiben 1901, in 50 Jahren wird das sicher alles anders sein. Jedenfalls ist es ein schöner Zug von Ihnen und ein Zeichen echter Menschlichkeit, dass Sie mir den Tipp gaben, zum Schatzamt zu gehen. Vielleicht. Aber in erster Linie gönne ich es dem Schatzamt, dass Sie denen da auf den Kasten fallen. Dort bin ich nämlich rausgeflogen. Guten Morgen, mein Herr. Morgen. Jetzt werde ich schon zu Racheakten missbraucht. Na, dann aufs Schatzamt. Ach, das ist doch alles vollkommener Unsinn. Jetzt sag mir um Himmels Willen nur mal, Betty, warum willst du mich nicht endlich heiraten? Naja, gewiss, mein Gehalt ist nicht groß, aber als Beamter ist man doch sicher. Und ich bin doch auch strebsam. Ich vertrödle nicht meine ganze Dienstzeit mit Zeitungslesen wie meine Kollegen. Ich arbeite. Gerade jetzt habe ich wieder eine Werbebroschüre für eine Versicherungsgesellschaft geschrieben. Das bringt doch ganz schönes Geld nebenher. Also, warum willst du nicht? Ich will nicht. Hast du einen anderen gern? Das geht dich nichts an. Geht mich wohl etwas an. Geht dich nichts an. Also hast du doch einen anderen. Ja, wenn du es wissen willst. Wenn ich ihn nur in die Finger bekäme. Wenn er nur dich nicht in die Finger bekommt. Er würde dich zerreiben wie eine Fliege. Es wäre schön, wenn er wenigstens den Versuch machen würde. Dann käme er nämlich ins Zuchthaus und wir wären ihn los. Aber wenn ich ihn in die Finger kriege, würde ich ihn auf meine Art zerreiben, ohne dass ich dafür ins Zuchthaus käme. Da gibt es einen einfachen Weg. Was für einen Weg? Den Dienstweg. Du bist gemein! Oh. Beim Rivalen schreckt man vor nichts zurück. Dein Heini kann von Glück sagen, dass er nichts mit dem Schatzamt zu tun hat. Oder hat er etwa doch? Kleine Steuerhinterziehung oder so? Ja, er hat mit dem Schatzamt zu tun. Morgen früh muss er hin. Was? Zu uns? Wer ist es? Was will er denn? Was hat er angestellt? Er hat was Furchtbares angestellt. Tatsächlich? Wie schön. Ich meine... Richard, kannst du ihm nicht helfen? Und wie ich ihm helfen werde? Wie heißt er? Er ist der Mann mit dem Rindfleischvertrag. Was? Oh, der... Und der kommt morgen zu uns? Oh, na warte, mein Sohn. Das ist ja großartig, großartig. Ach, du bist gemein. Ich kann dich nicht mehr sehen. Gegen 6 kannst du seine Leiche abholen. Oh, du. Oh, eine Ohrfeige? Die soll er mir auch noch bezahlen. Verzeihung, wie komme ich zu dem Herrn Schatzkanzler, Herr Portier? Ich möchte gerne den Herrn Schatzkanzler sprechen, euer Hochwohlgeboren. Entschuldigen Sie vielmals, dass ich Sie belästige, königliche Hoheit, aber es wäre reizend, wenn Euer Majestät mir sagen könnten, wie ich zum Herrn Schatzkanzler komme. In welcher Angelegenheit? Also, das ist ganz einfach. Am 10. Oktober 1861 hat Herr John Wilson Mackenzie... Ach, Sie sind der Mann mit dem Rindfleischvertrag. Sie werden schon erwartet. Ich? Das ist das erste Mal, dass mich... Zimmer 752 im 7. Stock, bitte. Aha. Gibt es auch einen 8. Stock? Nein, mein Herr. Sonst wäre es bestimmt der 8. gewesen. Bitte hier die Treppe herauf. 7 Treppen, allerhand Zeug. Immer noch leer. So hohe Häuser sollte man gar nicht bauen. Gott sei Dank, oben. Natürlich am anderen Ende vom Gang. Hier. Guten Morgen. Guten Morgen. Moin, moin. Moin. Verzeihung, wann dürften Sie ungefähr Ihre Zeitung ausgelesen haben, damit ich dann nochmals vorbeischauen kann? Na, was wollen Sie? Am 10. Oktober 1861 hat Herr John Wilson Mackenzie... Ach so! Ach, das sind Sie! Ja, das bin ich. Mit der amerikanischen Regierung einen Vertrag über die Lieferung von 30 Tonnen Rindfleisch an die Truppen des Generals Sherman abgeschlossen. Er begab sich mit seinem Rindfleisch nach Washington, aber der General war bereits abgereist. Ach so! Ach, das sind Sie! Ja, also für Rindfleisch, da bin ich nicht zuständig. Nur für Schweinefleisch. Aber bitte begeben Sie sich doch in unsere Rindfleischabteilung. Und wo ist die? Zimmer 12, im Erdgeschoss. Wie nett. Moin. Morgen. Morgen. Was, Sie lesen keine Zeitung? Na, so ein Glück. Also, da kann ich ja gleich losschießen. Am 10. Oktober 1861 hat Herr John... Wilson Mackenzie mit der amerikanischen Regierung einen Vertrag über die Lieferung von 30 Tonnen Rindfleisch an General Sherman geschlossen. Sie sind mein Mann. Endlich mal jemand, der über meinen Fall Bescheid weiß. Ja, bloß sind Sie leider verkehrt. Hier ist die Kalbfleischabteilung. Ja, aber der Herr im 7. Stock hat mir doch gesagt, dass die Rindfleischabteilung hier unten... Ja, die war früher hier, die ist aber umgezogen. Müssen Sie sich ein paar Schritte hinauf bemühen. Und wo ist das? Zimmer 736 im 7. Stock. Allmächtiger. Moin. Verzeihung, am 10. Oktober 1861 schloss Herr John Wilson Mackenzie mit der amerikanischen Regierung einen Vertrag. Da bemühen Sie sich doch bitte in die Vertragsabteilung. Zimmer 58 im Erdgeschoss. Lieferung von 30 Tonnen Rindfleisch an General Sherman. Ja, da gehen Sie doch bitte mal in die Abteilung für Reklamationen. Zimmer 614 im 6. Stock. Was? Bloß im 6.? Nicht höher? Zimmer 318 im 3. Stock. Zimmer 504 im 5. Stock. Zimmer 101 im 1. Stock. Zimmer 960 über dem Dachboden. Zimmer 212 im 2. Stock. Zimmer 718 im 7. Stock. Zimmer 000. Zimmer 000 im Keller. Zimmer 318 im 7. Stock. Zimmer 0 im 7. Stock. Zimmer 101 im 7. Stock. Im Jahre Mackenzie, im Jahre 1800 Rindfleisch, schloss General Sherman mit 30 Tonnen Mackenzie ein Dings da. Und die Dings waren schon gar nicht mehr Rindfleisch. Denn jetzt sagen Sie bloß nicht, dass ich nochmal in den Keller oder in den 9. Stock muss oder aufs Dach. Seit 7 Stunden. Unausgesetzt. Ja, ja, also ich bin völlig... warten Sie mal da drüben, bitte. Du, Richard. Der Scheich, der dir dein Mädel ausspannen will, ist jetzt bei mir gelandet. Die anderen haben ihn schön rumgeschickt, wie verabredet. War so ziemlich überall jetzt. Sie wollen ja auch alle gern mal sehen, ne? Aber es ist nicht mehr viel los mit ihm. Du scheint reif zu sein. Ja? Soll ich ihn jetzt zu dir schicken? Ja, ist gemacht. Hören Sie mal, verehrter Herr, Sie sind hier ganz richtig. Gott sei Dank. Als General Sherman... Sie müssen bloß noch in ein anderes Zimmer gehen. Verzeihung, ich tue ja seit heute Morgen nichts anderes. Wie viel Stockwerke höher? Auf der gleichen Etage. 2 Zimmer weiter, bitte. Auf der gleichen... Das ist nicht wahr, das hören Sie mal, das ist doch nicht möglich. Damit hier, bitte. Diese Tür dort. Guten Abend. Guten Abend. Am 10. Oktober 1861 schloss Herr John Wilson Mackenzie mit der Regierung der Vereinigten Staaten einen Vertrag. Na, Sie unterbrechen mich noch gar nicht. Ich höre gespannt zu, mein Herr. Über die Lieferung von 30 Tonnen Rindfleisch an General Sherman. Ging mit seinem Rindfleisch nach Washington, Sherman schon weg. Er hinterher, Kentucky, Tennessee, über den Ozean nach Jerusalem, wieder zurück, quer durch Amerika, 4 Meilen vor sein Hauptquartier, Indianer überfallen, Rindfleisch aufgefressen, 1 Tonne über an Sherman, macht 3.000 für Rindfleisch, 14.000 für Spesen mit Zinsen, $50.000. Kann ich die bei Ihnen abholen? Jawohl, mein Herr, selbstverständlich. Nein! Sie werden doch hoffentlich der amerikanischen Regierung nicht unterstellen, dass sie ihren eingegangenen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkäme. Eben. Niemals könnte man sowas unterstellen, nicht wahr? Wie man überhaupt auf die Idee kommen könnte. Sie sagen tatsächlich, dass mir... Der Betrag wird Ihnen sofort an unserer Kasse ausgezahlt, sobald ich Einsicht in Ihre Unterlagen genommen und Sie für in Ordnung befunden habe. Verzeihen Sie, ich bin so gerührt. Mir schwimmt alles vor den Augen. Ich tue sonst nie sowas. Denken Sie bitte nichts Falsches von mir. Ich muss Sie küssen. Auf die Stirn, wenn Sie wollen. Ist nicht so krass. Danke. Ich bin ganz weg. Verstehen Sie, endlich am Ziel meiner Wünsche. Ich kann die Frau heiraten, die ich liebe, die ich sonst nie hätte heiraten können. Und sie hätte irgend so einen Trottel heiraten müssen, der übrigens auch hier im Schatzamt sitzt. Nein, es ist zu schön. Ich muss ihn nochmals küssen. Denken Sie bitte nichts Falsches. Kommen wir zum Geschäftlichen, verehrter Herr, ja? Wir müssen uns etwas beeilen, denn unsere Kasse macht bald zu und Sie wollen doch wahrscheinlich das Geld heute noch mitnehmen, ne? Ja, doch schon, wenn möglich, möchte ich schon, ja. Haben Sie den Vertrag da? Selbstverständlich, hier, bitteschön. Danke. Bitte sehr. Aha, ja. Ja, ich sehe schon, dass der Vertrag, ja, das geht soweit in Ordnung. Na, bitte sehen Sie, geht in Ordnung. Aha, geht in Ordnung. Das ist auch klar? Geht in Ordnung. Ja, das auch. Alles klar, soweit ich sehe. Völlig klar, ganz recht, habe ich immer gesagt, völlig klar. Völlig klar. Ach, hier ist noch eine Kleinigkeit. Ach, Kleinigkeit. Der Vertrag lautet doch auf John Wilson Mackenzie. Wo ist dieser Herr? Ja, also wo er momentan ist, das lässt sich nicht genau sagen, jedenfalls nicht mehr im Diesseits, er ist tot. Gestorben? Gestorben worden. Oh, auf welche Weise? Mit Tomahawks und Skalpiermessern. Und wer hat ihn getötet? Die Indianer natürlich. Dachten Sie vielleicht, dass es der Superintendent an der Sonntagsschule gewesen wäre? Eben. Also Indianer. So ist es. Und wie hießen die? Keine Ahnung. Das ist dumm. Tja, die Namen muss ich wissen. Da muss doch ein Fragebogen ausgefüllt werden. Wer war denn Zeuge der Ermordung? Mir unbekannt. Ach, Sie selbst, Sie waren nicht dabei. Das sehen Sie doch an meinem Skalp. Außerdem hat sich die Sache vor 40 Jahren abgespielt. Und meine Eltern dachten damals noch nicht im Entferntesten daran, mich überhaupt in die Welt... Woher wissen Sie dann, dass Mackenzie tot ist? Weil ihn die Indianer umgebracht haben. Und es ist nicht anzunehmen, dass er inzwischen wieder lebendig geworden ist. Sie werden einsehen, dass wir Beweise brauchen. Könnten Sie diese Indianer herbeischaffen? Die kann ich schon deshalb nicht herbeischaffen, weil sie bekanntlich sämtlich von den Soldaten General Shermans niedergemacht wurden. Na großartig, dann bringen Sie eben diese Soldaten her. Das kann ich doch nicht. Sagen Sie, wie soll ich denn was bilden Sie denn überhaupt ein? Wie soll ich denn überhaupt... Schade. Aber die Tomahawks, mit denen Mackenzie ermordet wurde... Die haben Sie doch bei sich. Nein! Darf ich Sie daran erinnern, dass Ihre Kasse gleich schließt und Sie wollten mir doch noch die Anweisung... Sofort! Sie müssen nur noch eine Kleinigkeit besorgen. Sie beschaffen die Tomahawks, mit denen Mackenzie ermordet wurde. Sie besorgen einen Zeugen, der bezeugt, dass es die Tomahawks waren, mit denen er ermordet wurde. Ferner besorgen Sie Zeugen dafür, dass alle die anderen 15 Leute, auf die der Vertrag dann übergegangen ist, ebenfalls tot sind. Falls Sie auch durch Indianer und durch Tomahawks ermordet wurden, besorgen Sie bitte auch diese Indianer, Tomahawks und Zeugen, die bezeugen, dass es die Indianer und die Tomahawks sind, mit denen die Betreffenden ermordet wurden. Und zur Sicherheit besorgen Sie dann noch Zeugen, dass die Indianer und die Tomahawks und die anderen Zeugen bei dem Tod der Betreffenden dabei gewesen sind. Und wenn Sie das alles bis 5 Minuten vor 5 hier beibringen, dann können Sie Ihr Geld ohne weiteres heute noch mitnehmen. Das ist ja satanisch. Das ist ja... Herr, wissen Sie, was ich mit Ihnen mache, Herr? Herr... Billings. Richard Billings. Billings? Richard Billings? Sie sind der Richard Billings, der meine Betty... Meine Betty. Der meine, unsere Betty heiraten möchte? Wird, Herr Baker. Wird. Denn da Sie Betty ja erst heiraten können, wenn Sie das Geld aus diesem Vertrag haben... Und da das nach meiner Schätzung, wenn überhaupt, dann frühestens in 50 Jahren der Fall sein wird, schlage ich Ihnen vor, dass ich Betty einstweilen heirate. Falls Sie in 50 Jahren das Geld dann haben, bin ich selbstverständlich bereit, mich von Betty scheiden zu lassen und sie Ihnen zu überlassen. Ich wäre wahnsinnig. Auch das wäre eine ganz gute Lösung. In diesem Falle darf ich Ihnen meine Tante wärmstens empfehlen, eine ganz reizende ältere Dame, die ihren Lebensunterhalt damit bestreitet, dass sie harmlose Irre, die nicht in einer Anstalt brauchen, betreut und verpflegt. Sie wären da wirklich ganz ausgezeichnet versorgt. Du, das ist ja das! Das, du! Hören Sie, Richard. Sie haben gewonnen. Ich gebe auf. Ich kann Betty nicht heiraten, heiraten Sie sie. Und werdet glücklich. Wirklich, wirklich. Ich wünsche euch Glück. Das ist sehr anständig von Ihnen. Das ist bestimmt so das Beste. Tja, und was wollen Sie jetzt? Ich? Ich bin so ziemlich am Ende. Ich habe noch $10, damit komme ich bis New York. Da werde ich schon irgendwie, naja, ist ja auch nicht wichtig. Wiedersehen. Grüßen Sie Betty von mir. Möchte sie gar nicht mehr sehen, nein, nein. Hat doch keinen Sinn. Also. Ja, halt Ihren Vertrag. Ach so, den Vertrag, habe ich ganz vergessen. Tja, was soll ich damit? Will ihn nicht mehr. Wissen Sie was, Richard? Sie sind gesund und haben gute Nerven, sitzen an der Quelle und haben Verbindungen Ihrem Schatz an. Ich schenke Ihnen den Vertrag zur Hochzeit. Mir? Ja, hier ist schon ein Platz vorgesehen für den nächsten Namen. Ich brauche nur Ihren Namen einzusetzen. Richard Billings, nicht wahr? So, meine Unterschrift. Aber ich will den Vertrag nicht. Ich will ihn nicht. Wenn einer das Geld rausholen kann, sind Sie es. Benutzen Sie es, um Betty glücklich zu machen. Ja, aber hören Sie, ich will dieses Ding nicht. Ich habe jedenfalls unterschrieben. Der Vertrag gehört Ihnen. Aber wenn Sie nicht wollen, verschenken Sie ihn doch weiter oder schmeißen Sie ihn ins Feuer. Nochmals, mach's gut. Glaub nicht, dass ich jemals hier wieder aufkreuzen werde. Das Haus ist auch neu. Ganz verändert die Straße. Was in einem Jahr so alles gebaut wird. Jetzt bin ich aber doch gespannt, ob sie überhaupt noch hier... Da vorne... Tatsächlich, ist sie da? Hallo! Hallo, Betty! Tommy! Tommylein! Du lebst! Du bist da! Du bist da! Du bist da, Tommy! Ach! Ach, Tommy! Wo warst du? Warum hast du nie geschrieben? Was habe ich nicht alles angestellt, um herauszukriegen, wo du bist? Ein ganzes Jahr lang. Oh, Tommylein, dass du nur da bist. Ja, ja, ja, bist du denn nicht verheiratet? Nein. Und du liebst mich womöglich noch? Womöglich? Oh, oh, oh, oh, meine Ohren. So wie du mir die Ohren rumdrehst, liebst du mich noch genau wie früher. Ja, Tom. Und du würdest mich heiraten? Auch ohne $500. Ich bin ja jetzt volljährig. Du Schäfchen, ich habe hier 2000 in der Tasche. Wie kommst du denn zu $2000? Ja, Moment, Moment. Was ist denn eigentlich mit Richard? Wieso habt ihr denn nicht... Oh, Richard. Richard hat sich bald, nachdem du weg warst, nicht mehr für mich interessiert. Er war hinter der Tochter des Schatzkanzlers her, obwohl jeder wusste, dass nur ein Schwiegersohn mit viel Geld für den Alten in Betracht kam. Und es wurde auch nichts. Tja, und dann passierte die Sache mit ihm. Welche Sache? Oh, wir haben für ihn gefürchtet, aber es geht ihm schon wieder besser. Ob er natürlich jemals wieder ganz... Er lebt bei seiner Tante ganz in der Nähe. Sie versorgt ihn so lieb. Um diese Zeit gehen Sie übrigens hier immer vorbei. Da kommen Sie gerade. Über den Ozean gefahren. Und dann quer über die Savanne. Schau, Richard, da ist ja Fräulein Betty. Guten Tag, Fräulein Betty. Guten Tag. Was für ein schöner Tag heute. Und am 10. Oktober 1861 hat das Rindfleisch mit der amerikanischen Regierung... Na komm, Richard. Da gibt Freund Betty schon die Hand. Sag hübsch guten Tag. Und das Rindfleisch hat mit der amerikanischen Regierung einen Vertrag gemacht. Na, lassen wir ihn. Heute interessiert ihn nichts. Lassen Sie sich nicht stören, Freund Betty. Wiedersehen. Wiederschauen. Na komm, Richard. Das Rindfleisch hat aber doch mit der amerikanischen... Ist schon Regierung. Gut. Na komm, na komm. Na, da schlagt doch einer lang hin. Auf diese Pointe wäre ich aber wahrhaftig nicht gekommen. Was für eine Pointe? Wieso, was meinst du? Na, dass dieser arme Tropf, der mich gerne zum Pensionär bei seiner Tante gemacht hätte, jetzt selber über diesen Vertrag einen Klaps gekriegt hat. Ich habe nämlich in New York einen Verleger gefunden. Der hat mir gesagt, schreiben Sie mir mit allen Details auf, was Sie mit dem Rindfleischvertrag erlebt haben. Ha, genau, mit allen Einzelheiten. Mhm. Na, das habe ich getan und da hat er gesagt, das ist die beste Story, die ich jemals einer Partei für den Wahlkampf verkaufen konnte. Und vor allem, die veraltet nicht. Die kann man bei jedem Wahlkampf wieder loswerden. Und hat mir $2000 auf den Tisch gezahlt. Ist ja toll. Und was glaubst du, was er noch gesagt hat? Ich würde noch $300 mehr zahlen, wenn die Geschichte eine ganz unerwartete Pointe hätte. Na, jetzt haben wir doch die Pointe. Schon wieder 300 Dollar verdient. Unser Richard. Rindfleisch hat mit Regierung vertragen. Ja, aber ist das nicht eine bisschen grausame Pointe? Macht doch nichts für einen Wahlkampf. Je döller, je besser. Zumal ja sowieso, liebe Hörer, die ganze Geschichte von A bis Z erlogen ist. Naja, wie so viele Geschichten im Wahlkampf. Im Amerikanischen meine ich. Nur da. In unserer Sendereihe Alte Geschichten neu berichtet hörten Sie heute Der große Rindfleischvertrag, ein Hörspiel von Wolf Schmidt, frei nach der gleichnamigen Groteske von Mark Twain. Die Personen und ihre Darsteller waren Tom, Hans-Joachim Kuhlenkampf, Betty, Irene Marholt, Richard, Boy Gobert. Ferner wirkten mit Herbert Ebelt, Egon Zehlen, Walter Griesmann, Lars Doddenhof, Renate Zillessen, Rudolf Ried, Uwe Dallmayr, Theo Ennisch, Wolfgang Wieger und Sophie Coseus. Die Spielleitung hatte Wolf Schmidt.